1. In Gebirge Ephraim lebte ein Mann namens Micha, der dort seinen Wohnsitz hat. 2. A gesten seine Mutter, das die 1100 Silberstück entwendet hat, über deren Verlust sie zuvor einen Flutsch ausgesprochen hat, und gabe das Geld zurück, woraufhin sie in im Namen des Herrn signiert. 3. Nachdem das Silber zurück gegeben hat, erklärt seine Mutter, dass sie das Geld dem Herrn weihen will, um daraus ein geschnitzt und ein gegossenes Gottesbild für ihren Sohn und fertigen zu lassen. For sie übergab 200 Silberstück einem Goldschmied, der daraus die gewünschten Bilder fertigt, welch anschließend im Haus von Micha aufgestellt worden. 5. Micha besaß ein eigenes Gottschaus, für das zusätzlich ein Ephod und Teraphim figuren an fertigen ließ, wobei einen seiner Son offiziell als Priester einsetz. 6. Das zu jener Zeit keinen König in Israel gab, existiert kein zentrale Autorität, so dass jeder Einzelne nach seinem eigenen Ermessen handelte. 7. Ein junger Levit aus Bethlehem in Judah, der dort als Fremder gelebt hat, begab sich auf die Reise, einen neuen Ort zum Verweilen zu finden. 8. Auf seiner Wanderung durch das Gebirge Ephraim gelangte schließlich zum Anwesen von Micha, wo besichtigte, ein Rast einzulegen. 9. Als Micha in nach seiner Herkunft fragte, erklärt der junge Mann, dass ein Levit aus Bethlehem sei und nach einer dauerhaften Bleibe such. 10. Micha bot ihm darauf hin, bei ihm zu bleiben und die Rolle eines geistlichen Vaters und Priesters zu übernehmen, wofür ihm einen jährlichen Lohn, Kleidung und Verpflegung versprach. 11. Der Levit willigte in diesen Vorschlag ein und lebte fortan bei Micha, der in wie einen seiner eigenen Son behandelte. 12. Micha setzte den Leviten formlich in sein Amt ein, so dass dieser als sein persönlicher Priester in seinem Haus wohnen blieb. 13. In der Übersügung, dass der Herr im Nun Guts Tun Word, sagte sich Micha zuversichtlich, die er nun einen echten Leviten als Priester in seinem Dienst hat.